Flaschen und Steine. Hey, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich mein die Boys der Antifa. So was Wichtiges war noch nie da. Sie gehen fast täglich auf die Straße im Namen der Arbeiterklasse. Doch Arbeit ist ihnen fremd. Das sind sie nämlich sehr gehemmt. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Raum dreht. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Raum dreht. Oh, meine! Argumente, Flaschen und Steine. Hey, ihr wisst schon, wen ich meine. Ich mein die Girls der Antifa. Sowas Nichtiges war noch nie da. Die schreien, kreischen, lamentieren. Das brauchen sie zum Emanzipieren. Ihr Geruch ist aber immer streng, schlicht, ein kriegslicher Ton. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Rohre dreht. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Rohre dreht. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Rohre dreht. Schenkt die Ware, würde sich, könnt ihr sie sehen, wie ein Ventilator in seinen Rohre dreht. Yeah.